Herr Lill, wenn wir eine abschließende Bewertung dieser Ausstellung und dieser Sammlungen wagen, eine Ausstellung, die sicher in nur groben Strichen Napoleon Le Grand nachzuzeichnen versucht, wovon leben wir heute noch mit dem Werk dieses Mannes, der andererseits, das wissen wir ja auch, hier wird auch darauf hingewiesen, bedenkenlos Menschenleben in den Tod schickte? Ja, und sehr viele. Da sind wir eben bei der Ambivalenz der ganzen Epoche. Wir haben uns ja daran gewöhnt, die Französische Revolution zu rühmen, als den Übergang in die moderne, gleiche Gesellschaft von Bürgern. Und das ist auch zweifellos richtig. Und die große Leistung Napoleons war eben die, dass er diesen Übergang in die moderne Gesellschaft in feste Rechtsformen gefasst hat, ausformuliert hat und einem großen Teil Europas gebracht hat. Andererseits, die Kriegsbilder erinnern ja auch daran, dass erst die Revolution und dann das napoleonische Frankreich einen gewissen Imperialismus, den Frankreich schon seit dem 17. Jahrhundert gehabt haben, ins Riesige gesteigert haben, dass die Nation erfunden wurde als die oberste Form der menschlichen Gesellschaft, dass die Menschen angehalten wurden, für die Nation auch ihr Leben zu opfern. Die Französische Revolution und Napoleon haben auch den modernen Nationalismus hervorgebracht und damit die ganze Serie von Kriegen, die das 19. Jahrhundert in Italien, in Deutschland und anderswo erfüllt haben, Nationalkriege. Und da fragt man sich dann doch, ob nicht ein langsamerer Fortschritt in den Bahnen des aufgeklärten Absolutismus, zu dem, wie gesagt, Napoleon ja weitgehend zurückgekehrt ist, menschlicher gewesen wäre als dieses Europa der Nationen, die dann einander bekriegten und die eben den Kontinent letztlich zerstört haben. Also die Ambivalenz des modernen Europa ist auch in den napoleonischen Anfängen schon vorhanden. Was die kriegerische Seite angeht, auf dem eben schon erwähnten Zentralfriedhof Kölns, der in der napoleonischen Zeit angelegt wurde, ist ja auch ein großes klassizistisches Denkmal, welches die Stadt Köln denjenigen ihrer Bürger gewidmet hat, die in den napoleonischen Armeen gefallen waren. Also die Ambivalenz Macht, Übertreibung der Macht und moderne Kultur an der Antike ausgerichtet, diese Ambivalenz begegnet uns auch in der Ausstellung mit Recht immer wieder. Dennoch ein Wort zur Ausstellung selbst, denn sie beeindruckt ja doch durch diese ungeheuer akribische Zusammentragung von Objekten, die, wenn auch sicherlich nur grob, einen Überblick geben kann. Gerade in diesem Raum der Zusammenfassung steht ja ein Untertitel, der Traum von Macht und Freiheit. Da haben wir die Ambivalenz, von der wir eben sprachen, nochmal ganz klar ausgedrückt. Aber ich bin froh und dankbar, dass diese große Ausstellung hier zustande gekommen ist. Und ich bin auch sehr froh darüber, dass sie hier im rheinischen Deutschland zustande gekommen ist, wo ja die napoleonischen Traditionen besonders stark und lange gewirkt haben und wo aus der napoleonischen Tradition eine bürgerliche Gesellschaft hervorgegangen war, die also viele Modernisierungen insgesamt in unsere Gesellschaft eingeführt hat. Die Ausstellung ist gut und schön und sie macht eine Epoche sichtbar, die über der späteren kleindeutsch-preußischen Geschichtsschreibung vergessen worden ist. Denn da hat man ja dann nur noch Napoleon als den Fremdherrscher gesehen. Dass er der große Modernisierer ebenfalls gewesen ist, das wird hier ganz deutlich. Ich will nicht verhehlen, dass Napoleon ein Machtpolitiker größten Ausmaßes war, liegt ja auf der Hand. Er ist ja auch an der Übertreibung seiner Macht dann schließlich politisch zugrunde gegangen. Aber das System, was er den Völkern brachte, war ein modernes System, mit dem sie besser leben konnten, als mit den Systemen, unter denen sie gestanden hatten. Denn bürgerliches Recht hieß ja, dass der Bürger am wirtschaftlichen Leben sich frei beteiligen kann, dass es keine Adelsprivilegien mehr gibt, dass für alle dieselben Gesetze gelten und dass die Bestimmungen über die Wirtschaftspolitik gerade dem Unternehmungsgeist des Einzelnen entgegenkommen und außerdem, wie früher schon gesagt, die Freiheiten des Glaubens, der Religion und der Presse sind zwar dann durch ihn selbst, Napoleon, eingeschränkt worden, aber im Grunde genommen die bürgerlichen Freiheiten, die seitdem das moderne Europa geprägt und vom konservativen Europa abgesetzt haben. Zum Rheinland gehört für die Zeit nach 1815 einerseits die nationale Gedankenwelt, die froh darüber war, von Napoleon befreit zu sein, die ganze politische Romantik, die sich an den mittelalterlichen Bauten des Rheinlandes und ihrem angeblich deutschen Charakter entzündet hat. Auf der anderen Seite ist aber hier auf vielen Ebenen eine positiv besetzte Erinnerung an Napoleon geblieben, die sich in vielen Wortspielen, in volkstümlichem Verhalten und auch in einigen literarischen Überlieferungen zeigt. Napoleon hatte unter den Rheinländern eigentlich eine gute Presse, die dann erst mit der Zeit durch die nationale überspielt worden ist. Die von beiden Seiten geschürten deutsch-französischen Gegensätze des 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben dann leider zusammen mit einer preußisch-nationalistischen Geschichtsbetrachtung die positiven Erinnerungen an die napoleonische Zeit zurücktreten lassen. Aber hier im Rheinland und auch in Westfalen, in Baden, in der Pfalz, ist eben aus der napoleonischen Zeit bei gewissen Eliten das Wissen darum geblieben, dass eigentlich das westliche Deutschland, das alte Lothringen, von dem Sie früher einmal sprachen, und Teile Frankreichs zusammengehören. Und deswegen konnte zum Beispiel Konrad Adenauer auf dem Höhepunkt des aggressiven Nationalismus 1919 bei der Gründung der Universität Köln die damals in den weitesten Teilen Deutschlands unverstandenen Worte sagen, dass die Gemeinsamkeiten zwischen den europäischen Völkern insgesamt doch größer sei als das Trennende. Das ist eine Tradition, die auch auf die napoleonische Zeit zurückgeht. Und sie war nicht der einzige Grund, aber sie war ein Motiv dafür, dass hier, nach der Katastrophe des Nationalsozialismus, die Europapolitik begonnen und fundiert werden konnte, mit Belgiern, Niederländern, Franzosen zusammen.